Die grünlichen Gänge der Klinik. Modernere Anstalt. Türen offen. Auf der Stiege Todesangst. Kein Schritt mehr möglich. Einknicken. Wegsacken ins... Noch Monate nach der Entlassung ist diese Angst.